Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 2, Tag 10. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Reinhard und Daniel aus Brasilien sind zurück. Wir haben also gesehen, dass es keinen Sinn macht, dass wir Teil des Systems dieser Welt sind. Denn Gott hat etwas für uns, das größer ist, als wir es uns vorstellen können. Und wir müssen alles erleben, was seine Gnade uns beschert hat. Schau, wie schön und poetisch er die nächste Aussage in 1. Korinther 2,13 wiedergibt. Und wir formulieren diese Wirklichkeiten mit Worten, die uns der Geist vermittelt und nicht mit Worten, die uns menschliche Weisheit lehrt. Er sagt also, dass all diese unglaublichen, schönen Dinge über die Gnade, darüber, dass Jesus alles ist, so wie die Weisheit Gottes und nicht die Weisheit des Menschen, nicht mit Worten menschlicher Weisheit gelehrt werden können. Denn es handelt sich um geistliche Realitäten, die nur der Heilige Geist erklären kann. Weißt du, was ich festgestellt habe? So viele Christen haben das einfache Geheimnis nicht begriffen, dass geistliche Realitäten für den rationalen Verstand oft keinen Sinn machen. Wir versuchen, so viele Dinge rational herauszufinden. Überleg mal, was uns das System dieser Welt gelehrt hat. Wissen ist Macht. Je mehr du weißt, desto mehr Macht hast du. Aber das ist nicht die Art von Wissen, die wirklich wichtig ist. Was tun die Menschen also? Sie häufen und häufen und häufen mehr Wissen an. Was machen sie dann? Am Ende ist die Person, die mehr studiert hat und mehr weiß, diejenige, die mehr Macht hat. Aber so funktioniert das Reich Gottes nicht. Denn im Reich Gottes geht es um geistliche Realitäten und nicht um angesammeltes rationales Wissen. Doch leider hat dies auch die christliche Welt infiltriert. Überleg mal, wie viele Christen viel Geld bezahlen, um sich Wissen anzueignen und zu lernen, wie man erfolgreich ist. Was geschieht dann? Nichts funktioniert, denn das ist nicht die Weisheit Gottes. Es ist schon lange her, es war das Jahr 1999. Ich erinnere mich, dass eine Gruppe von Pastoren endlose Diskussionen darüber führte, dass im Jahr 2000 der Crash kommen würde. Sie nannten es auf Englisch Y2K, das Jahr 2000, die Jahrtausendwende. Ich erinnere mich daran, dass Christen Bücher verkauften und Millionen verdienten, motiviert durch diese Angst, dass alles zusammenbrechen wird. Vielleicht sind einige von euch alt genug und können sich daran erinnern. Folgende Argumentation steckte dahinter. Als die Computer erfunden und alles programmiert wurde, hatte man nicht einkalkuliert, dass ein neues Jahrtausend beginnt. Wenn es also auf das Jahr 2000 zuginge, würde alles verrückt spielen, weil der Computer nicht wissen würde, wo er steht. Sie sagten, Flugzeuge würden abstürzen. Alles, was mit Computern verbunden ist, würde zusammenbrechen. Und Christen, sogenannte Propheten, wurden zu Millionären, weil sie solche Bücher geschrieben und verkauft haben. Ich erinnere mich, dass ich in einem Pastorentreffen war und sie diskutierten immer wieder, was müssen wir tun, wie müssen wir unsere Gemeinden vorbereiten, was müssen wir sagen. Ich war nie computerbegeistert und bin es bis heute nicht, aber ich war schon immer ein Bibelfreak. Und ich mag Jesus. Ich sagte zu den Jungs, ich will an diesem Gespräch nicht teilnehmen, weil nichts zusammenbrechen wird. Sie versuchten, mich mit allen rationalen Argumenten zu überzeugen, aber ich hatte den Geist Gottes in mir, der mich überzeugte. Denk darüber nach. Paulus sagte, dass diese Dinge auf eine andere Art und Weise ausgedrückt werden müssen, die durch den Geist vermittelt wird. Und wie oft suchen die Menschen nach mehr menschlicher Weisheit, aber so funktioniert das Leben nicht. Mehr menschliche Weisheit, wie man eine Ehe zum Laufen bringt. Ich sage dir das Geheimnis einer glücklichen Ehe. Gib dich Jesus hin und mach ihn zum Mittelpunkt deiner Ehe und deines Lebens. Siehst du, so einfach ist das. Wir versuchen immer der menschlichen Weisheit zu folgen und dann wundern wir uns, warum wir so frustriert sind. Schau mal, was Paulus sagt. Wir verbinden vom Geist geoffenbarte Wahrheiten mit vom Geist geoffenbarten Worten. Oh, wie ich das mag. Weißt du, was ich schon vor langer Zeit beschlossen habe? Ich werde Jesus nachfolgen. Ich liebe es, die Bibel zu studieren. Aber ich mag die Vorstellung nicht, dass Dinge umso mächtiger sind, je klüger sie klingen. Diesen Satz habe ich in meinem Leben schon oft erlebt. Wir verbinden vom Geist geoffenbarte Wahrheiten mit vom Geist geoffenbarten Worten. Wie oft habe ich Zeit mit Jesus verbracht und diese Geistoffenbarungen gehabt und gesagt, Herr, ich brauche Worte, um auszudrücken, was der Geist mir offenbart hat. Und es war der Heilige Geist, der mir die Worte gab, um seine offenbarten Wahrheiten auszudrücken. Wir brauchen mehr von dieser Verbindung zwischen den vom Geist geoffenbarten Wahrheiten und den vom Geist geoffenbarten Worten. Morgen machen wir weiter.